ihr hört, Framatz musikalisches Fundbüro, Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 61. Mit Boris Gardiner, Bill Doggett, Mike Albridge, Bob Brosman, Norman Blake, Roy Hawkins, Earl King, Skip James, Jim Lowe, Herbie Hancock, Billie Holiday, Cozy Cole. Und George Van Epps. Thank you. 1966 spielte der Gitarrist George Van Epps zusammen mit Frank Flynn, einem Multiinstrumentalisten, All My Loving ein. George Van Epps ist dafür bekannt, dass er die siebenseitige Gitarre populär gemacht hat. Die Gitarre ist eine normal gestimmte Gitarre, Standardstimmung, nur mit einer weiteren tieferen Saite, die ebenfalls in A ist, versehen. Das heißt, die Gitarre ist von tief nach hoch gestimmt, A, E, A, D, G, H, E. Jahrgang 1913 begann George Van Epps seine Schallplattenkarriere bereits 1927. Er spielte im Laufe seiner Laufbahn mit Orchestern wie Benny Goodman, Ray Noble, den Dorsey Brothers, nahm mit Sängern wie Judy Garland, Louis Prima und Frank Sinatra auf oder spielte auch mit Red Norvo. Van Epps bezeichnet Eddie Lang als ein frühes Vorbild. Thank you. Scarface, so der Titel der ersten Dreierrunde, gespielt vom Bassisten aus Jamaika, Boris Gardiner. Der war Ende der 60er Jahre bei Byron Lee's Dragonairs aktiv, außerdem Session-Bassist von Marcia Griffiths, The Heptones und The Upsetters. Im Anschluss daran zweimal der Organist Bill Doggett. Zweimal das gleiche Lied, Honky Tonk. Zuerst in der Version von 1968-69, co-produziert von James Brown. Als drittes die Hit-Version von 1955 mit dem Gitarristen Billy Butler und den Tenorsaxophonisten Clifford Scott. Clifford Scott aus Texas spielte mit Rhythm and Blues-Musikern wie Amos Milburn, Roy Brown, aber auch Lionel Hampton, bevor er 1955 bei Doggett einstieg. Von 1966 bis 70 war er Mitglied der Ray Charles Band. James Brown selbst hatte Anfang der 60er Jahre ja auch eine Neuaufnahme eines Klassikers zum Hit gemacht, nämlich Night Train. Vielleicht dachte er, dass er diesen Erfolg mit Bill Doggett und Honky Tonk wiederholen könnte. One, three. Thank you. starteten die zweite Dreierrunde der Sendung mit Mike Oldridge aus Maryland. Er war ein Bluegrass-Musiker, der über das Genre hinausging. In den späten 60ern hieß das dann mal Newgrass, weil die Traditionalisten wie zum Beispiel Bill Monroe, der ja das Original von Blue Moon of Kentucky aufnahm und schrieb, meinte, das hätte alles gar nichts mehr mit dem echten Bluegrass zu tun. Oldridge galt als einer der führenden Dobro-Spieler des Newgrass oder auch des Bluegrass. Darauf folgend Bob Rossman aus dem Jahr 2005, More Room at the Edge. Rossman spielte alle Instrumente selbst ein, mit Ausnahme des Schlagzeugs. Lied Nummer 3, Under the Double Eagle, gespielt von Norman Blake, ein Flatpick-Ass aus Alabama. Er war ein begehrter Akustikgitarrist in den Studios von Nashville in den 60er und 70er Jahren, spielte 10 Jahre mit Johnny Cash, tourte mit Chris Christopherson und ist auf der Bob Dylan-Platte Nashville Skyline zu hören, außerdem auch auf Joan Baez' Version von The Nights They Drove Old Dixie Down. Und nun eine kleine Viererrunde, Kategorie Unbekannte Originale. The thrill is gone, gone, gone away. Yes, the thrill is gone, gone, gone to stay. Baby, you've done me wrong. You'll be sorry someday. The thrill is gone, gone, gone from me. I still live on, lonely though I'll be. That old thrill we knew, nothing but misery. Time I met you, baby, you weave your magic well. But now I can't forget you, 'cause I'm free, free from your spell. The thrill is gone, gone, gone for good. Baby's all over. I carry all that's understood. Darling, honey, angel child, come and give me baby her great big smile. You know I love you deep down in my soul. So come on, honey, let the good time roll. What love could be, and that it could really mean so much to me. Ever since I seen you, I love you so. So come on, honey, let the good time roll. On the sea, you know you mean so much to me. You know, honey, that I'll need you so. So come on, baby, let the good time roll. I am glad. I don't know what to do. I don't know what to do. I'm tired of weeping, tired of moaning, tired of groaning for you. I am glad. I'm tired of weeping, tired of mourning, tired of going for you. And I'm so glad, and I am glad. I'm so tired of mourning, tired of groaning, tired of longing for you. I'm so glad, I am glad. I don't know what to do, I don't know what to do. I'm so tired, and I am tired. I am glad. I don't know what to do. I don't know what to do. I'm tired of weeping, tired of mourning, tired of groaning for you. And I'm so glad. I am glad. My guitar. Tell of the hearts that this vagabond has broken. Tell of the fun I've had. Tell of the loving and the laughing and the joking. Back when I was glad. Back when I was glad. Tell it pretty, my guitar. Ha, ha, ha, ha. tale of the days when the riverboat was churning. Oh, what a gambler's spree. Tale of the haughty way old Lady Luck was spurning everyone but me. Well, everyone but me. Ha, ha, ha. When I took my biggest gamble, the game where hearts are high. Speak of the funny way my luck began to ramble when she caught my eye. Oh, when she caught my eye. Ha, ha, ha, ha. This life's a game of poker, a fool and gold must part. But in this hectic world, the biggest fool's the joker who gambles with his heart. Who gambles with his heart? Tell it sad, my guitar. My guitar, my guitar. Unbekanntes Original, The Thrill Is Gone, 1951 von Roy Hawkins aufgenommen, 20 Jahre bevor dieses Lied B.B. Kings Erfolgs- und Erkennungsmelodie wurde. Unbekanntes Original Teil 2. Earl King, Darling Honey Child, Let the Good Times Roll, 1959. 10 Jahre später, aufgenommen von Jimi Hendrix auf Electric Ladyland. Für Teil 3 gehen wir zurück in das Jahr 1931. I'm So Glad, Skip James, Ende der 60er Jahre von Cream neu interpretiert. Zu guter Letzt Jim Lowe, Gambler's Guitar, 1953, 4 Jahre später wieder aufgetaucht in der Bundesrepublik, 1957, Der lachende Vagabund, Fred Bertelmann. Thank you. Vom zweiten Herbie Hancock Album auf Blue Note 1963, My Point of View, der Titel And What If I Don't, die Besetzung Donald Byrd Trompete, Hank Mobley Tenorsaxophon, Chuck Israels Bass, Tony Williams am Schlagzeug, Grant Green an der Gitarre und Graham Moncur an der Posaune. And I find you spinning round in my brain like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling burgundy brew, and I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. The thrill of the thought that you might give a thought to my plea casts a spell over me. Still I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see that it never can be? You go to my head with a smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes. Though I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance, you go to my head. Go to my head. Go to my head, Billie Holiday, 1938. Am Schlagzeug sitzt übrigens Cozy Cole. Topsy Part 2. Musik. Gary Roll Morton, Louis Armstrong, Cab Calloway, Nat King Cole. Für alle hat Cozy Cole getrommelt. Der Rockschlagzeuger Cozy Powell hat war ein Bewunderer und hat sich den Spitznamen Cozy geliehen. Und mit 49 gab es sogar noch die erste goldene Schallplatte, was ja auch relativ unüblich für einen Jazz-Schlagzeuger war. Frank Framat Matthias sagt auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.